Слава Богу, братья и сестры. Preise dem Herrn, Brüder und Schwestern. За прекрасную возможность, которую нам с вами вновь и вновь предоставляет Бог. Für die wunderbare Möglichkeit, die uns wiederum, wiederum der Herr gibt. Я вот прямо сейчас, когда находился здесь в собрании, слушал брата Отто. Ich, als ich mich während dem Gottesdienst hier befand und dem Bruder Otto zuhörte. Я в переводе слышал, когда брат Отто говорил о чистом сердце. Ich habe gehört bei, über die Übersetzung von dem reinen Herzen. И прямо сейчас я просто поменял ту тему, которую хотел обратиться к вам. Und während dieser Zeit habe ich praktisch das Thema geändert, das ich zu euch reden wollte. И тема, которую я хочу поделиться с вами, я ее назвал таким образом. Und das Thema, das ich mit euch teilen möchte, habe ich so genannt. Изменяя сердце, ты меняешь свою жизнь. Wenn du dein Herz veränderst, veränderst du dann dein Leben. Я хочу с разных сторон постараться посмотреть сегодня на это, чтобы мы могли понять. Ich möchte aus verschiedenen Richtungen das betrachten, dass wir das verstehen können. То, как ты воспринимаешь жизнь вокруг тебя, напрямую зависит от состояния твоего сердца. So wie du das Leben um dich herum aufnimmst, hängt direkt von dem Zustand deines Herzens ab. Это абсолютно не секрет, что состояние физического сердца очень серьезно влияет на наше самочувствие. Es ist überhaupt kein Geheimnis, dass der Zustand unseres physischen Herzens auch Auswirkungen hat auf unseren Zustand, auf unseren Körper. Болит сердце, а отказываются ходить ноги. Wenn das Herz wehtut, so versagen die Beine, dass sie laufen. Болит сердце, отказываются работать какую-то работу, делать руки. Wenn das Herz schmerzt, so versagen vielleicht die Hände, irgendeine Arbeit auszurichten. Болит сердце, а кружится голова и зрение у человека падает. Und schmerzt das Herz und das, der Kopf dreht sich, so verlieren wir auch das Sehlicht oder wir können nicht so gut mehr sehen. Состояние сердца очень серьезно влияет на наше самочувствие в целом. Der Zustand unseres Herzens wirkt sehr, sehr stark auf unser Befinden im Ganzen, im Großen Ganzen aus. Это справедливо и по отношению нашего внутреннего или духовного человека. Es ist auch gerecht in Bezug auf unseren inneren Menschen. Состояние нашего духовного человека определяется чистотой нашего сердца. Der Zustand unseres inneren Menschen, unseren geistlichen Menschen, hängt auch von unserem Herzen ab, vom Zustand unserem Herzen. Чистый сердцем человек. Ein Mensch, der rein ist, mit einem reinen Herzen. Он совсем по-другому говорит. Der redet ganz anders. Совсем по-другому слушает. Der hört ganz anders zu. Совсем по-другому смотрит. Der schaut ganz anders. В отличие от человека, у которого сердце нечисто. Im Gegenzug bei dem Menschen, dessen Herz nicht rein ist. И мы с вами можем на данный момент найти много услуг, которые нам предлагают. Und wir können in jetzigen Zeit viele Bedingungen finden, die uns angeboten werden. Если вы пожелаете заменить свой гардероб и иметь новый костюм, wenn ihr es euch vorstellt oder wünscht, eure Garderobe zu wechseln, einen neuen Anzug zu kaufen, вы можете обратиться к человеку, который шьет костюмы, и он вам это сделает. Ihr könnt euch an einen Menschen wenden, der Anzüge näht, und er wird es tun. Если вы пожелали в своей комнате изменить обстановку, вы обращаетесь за такой услугой. Wenn ihr die Möbel in eurem Zimmer vielleicht verändern wollt, so wendet ihr euch an die Möglichkeiten, die ihr habt. Но я уверен, что вы ни в одной газете не читали. Aber ich bin überzeugt, dass ihr in keiner einzigen Zeitung gelesen habt. И ни на одном рекламном щите не могли этого увидеть. Und bei keinem Reklameschild oder bei keinem Werbeschild sehen könntet. Где бы предлагалась такая услуга? Wo so eine Bedingung angeboten wurde. Удаляю зависть. Ich entferne die Eifersucht oder den Neid. Вырезаю или ампутирую сварливость. Ich amputiere praktisch das Schrofe, das ich immer murre. Предлагаю таблетки от гневливости. Ich biete Tabletten an gegen Zorn. Такой услуги не предлагают. Solche Bedingungen oder solche Dinge bietet man nicht an. Вам могут ампутировать ногу. Man kann euch das Bein amputieren. Могут прооперировать желчный пузырь. Euch können sie die Gallenblase operieren. Могут сделать операцию на желудок. Sie können vielleicht euren Magen operieren. Но духовную чистоту в вашем сердце никто из людей внести не может. Aber die geistliche Reinheit in eurem Herzen, die kann niemand hineinbringen. Вот почему в 50-м псалме, 12-м стихом. Deswegen steht im 56. Psalm im Vers 12. Царь Давид знал, у кого надо просить чистое сердце. Псалом 50, стих 12. Psalm 51, Vers 12. David wusste, bei wem er bitten sollte, um ein reines Herz. Если бы царю Давиду надо было бы сделать ремонт внутри своего царского дворца, wenn der König David eine Renovierung machen sollte in seinem königlichen Hause, он бы позвал человека. Er hätte dann einen Menschen gerufen. Если бы ему надо было навести порядок или чистоту в его царских апартаментах, он бы позвал человека. Wenn er Ordnung schaffen sollte in seinen königlichen Gemächern, so hätte er einen Menschen gerufen, der das getan hätte. Но когда царь пожелал чистоты в своем сердце, aber als der König sich gewünscht hat die Reinheit in seinem Herzen, он ясно понял, человек здесь ничем ему не поможет. Er hat komplett verstanden, dass hier kein Mensch ihm überhaupt helfen kann. Потому он и говорил такие слова: «Сердце чистое сотвори во мне». Deswegen hat er auch solche Worte gesagt: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Только Бог есть тот, кто силен дать человеку чистое сердце. Nur Gott ist derjenige, der es vermag, dem Menschen ein reines Herz zu geben. Сердце чистое дарует только Бог. Ein reines Herz, das gibt nur der Herr. В книге, первой книге Царств. In 1. Samuel. Есть такая очень прекрасная фраза, которая говорит нам о царе. Это 10 глава, 9 стих. Первая книга Царств, 10:9. Писание говорит здесь следующее. «Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце». Hier sagt das Wort Gottes ganz klar. «Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz». Братья и сестры, Brüder und Schwestern, Бог дает чистое сердце. Der Herr gibt ein reines Herz. Братья и сестры, Бог дает иное сердце. Brüder und Schwestern, der Herr gibt ein anderes Herz. И состояние сердца, оно очень серьезно влияет на всю твою жизнь. Und der Zustand des Herzens, der wirkt sich sehr, sehr arg auf dein ganzes Leben aus. Я внимательно наблюдал в своей жизни за людьми. Ich habe sehr aufmerksam in meinem Leben beobachtet Menschen. И я иногда очень сильно удивлялся. Und ich war sehr oft, sehr, sehr oft sehr erstaunt. Почему одни и те же обстоятельства? Weshalb immer die gleichen Umstände? Одних раздражают. Die einen sind erzürnt darüber. Приводят в состояние гнева. Bringen sie in den Zustand des Zornes. А других эти же обстоятельства оставляют в полном покое. Aber andere Menschen wiederum lassen bestimmte Umstände komplett in völliger Ruhe. У нас в Беларуси один неверующий сосед на похоронах пожилого человека рассказал следующее. Bei uns in Weißrussland bei einer Beerdigung hat ein ungläubiger Nachbar so ein Ereignis berichtet. Прежде умерла хозяйка пожилого возраста, а позже хозяин. Zuerst starb die Ehefrau, die Ehefrau und dann danach starb der ältere Ehemann, also die waren beide schon im. И вот на похоронах этого пожилого человека этот сосед рассказывал. Und bei dem Begräbnis dieses älteren Menschen erzählt der Nachbar dann. Он говорит: «Я сколько жил, я всегда удивлялся этому человеку». Er sagte: «So lange ich gelebt habe, war ich immer erstaunt über diesen Menschen». И в качестве примера рассказал следующее. Und bei der Eigenschaft oder beim Beispiel und Eigenschaft hat er erzählt ein Beispiel. У моих соседей была коза в хозяйстве. Er hat gesagt: «Meine Nachbarn hatten eine Ziege gehabt». Они ее каждое утро выводили на лужайку, загоняли длинный шест и привязывали небольшую веревку. Sie haben jeden Morgen die Ziege rausgebracht aufs Feld und haben da einen Pfosten reingeschlagen mit einer Schnur. И в течение дня, когда коза щипала траву, она накручивала столько узлов, что к концу, к вечеру ее голова уже была прижата к земле. Und im Verlauf des ganzen Tages, da das Tier dort das Gras fraß, hatte so viele praktisch Schleifen und gemacht, dass das schon mit dem Kopf praktisch in dem Seil hing und nicht mehr aufkommt. И вот он говорил, когда за козой приходила хозяйка. Und er erzählte dann, als die Haushälterin nach der Ziege kam. Она развязывала узел за узлом. Sie hat eine Schleife nach der anderen aufgemacht. И при этом все время приговаривала. Und hat dann immer dazu gesprochen und gesagt. Ну, у тебя хоть немножко ума есть или нет? Hast du denn etwas Verstand oder nicht? Ну чего ты без конца крутишься? Weshalb drehst du dich immer hier? Ну чего ты эти узлы без конца вяжешь? Wieso tust du immer diese Schleifen machen? Как ты мне уже надоела? Wie bin ich dich schon satt und leid? И вот с такой атмосферой развязывала узел за узлом. Und in dieser Atmosphäre hat sie einen Knoten nach dem anderen aufgemacht. Он говорил: «Ну когда за козой приходил вот этот хозяин?» Und er sagte: «Aber als der Haushälter oder dieser Mann nach der Ziege kam». Он развязывал те же узлы. Er hat wiederum die Knoten hier so gelöst, die gleichen Knoten. Которые завязывала та же коза. die gleichen Knoten hatte gelöst, die die Ziege da gemacht hatte. Но только он приговаривал следующее. Aber er hat aber dann was anderes gesagt. Ach, ты моя хорошая, ну потерпи чуть-чуть, я сейчас развяжу узелок, и тебе станет легче. Ach, mein gutes Zieglein, ich werde jetzt die Knoten auflösen, dann wird es dir gut gehen. Снова погладит ее, развяжет еще узелок и говорит, вот видишь, милая, ну еще потерпи, еще потерпи. Er hat einen Knoten aufgemacht, streichelt die Ziege und sagt, warte, nur ein bisschen Geduld, ich werde doch einen Knoten aufmachen, dann wird es dir besser gehen. Одни и те же узелки. Ein und dieselben Knoten und das Schleifen. А такая разная реакция. Aber so eine verschiedene Reaktion. И я на данный момент это объясняю не количеством узлов. Ich möchte das jetzt nicht erklären in dem Moment, dass es die Anzahl der Knoten sind oder nicht in der Anzahl hängt es damit zusammen, sondern mit dem Zustand des Herzens. Сердце, утешенное в Боге, ein Herz, das in Gott getröstet ist, даже и на узлы не злится. Ist auch nicht mal verärgert über irgendwelche Knoten. Даже и от узелков жизни не раздражается. Und verärgert sich auch nicht über Knoten des Lebens. Я находился в городе Рига, в Латвии, в гостях. Ich habe mich in Lettland, in der Stadt Riga, zu Besuch befunden. В семье, в которой было 12 детей. In einer Familie, die 12 Kinder hatte. Я помню еще со своих школьных лет. Ich kann mich noch von meiner Schulzeit her erinnern. Может быть, сейчас вам это менее знакомо. Vielleicht ist euch jetzt vielleicht eher bekannt. Речь идет о мытии посуды. Die Rede ist hier vom Geschirrwaschen. В большей своей части, наверное, у вас сейчас посудомоечные машины моют. Wahrscheinlich zum größten Teil habt ihr alle Spülmaschinen, die das Geschirr wäscht. Я помню, когда мы были школьниками, мы покушали и разбежались по комнатам, каждый делает свои уроки, занятия и так далее. Ich kann mich erinnern, als ich zur Schule ging, so haben wir gegessen, alle sind wir auseinandergelaufen, um unsere Hausaufgaben zu machen und so weiter. А мама оставалась мыть посуду. Aber die Mama blieb zurück und hat das Geschirr gewaschen. И мама, когда мыла посуду, мы слышали, когда с кухни доносились голоса. Und als die Mutter dann Geschirr gewaschen hat, so haben wir gehört Stimmen aus der Küche. Голоса такого рода, как мне это надоело, ну когда же я перестану ее мыть? Solche Stimmen praktisch, wie bin ich es schon leid, wann werde ich endlich aufhören, dieses Geschirr zu waschen? Уже столько лет только то и делаю, что готовлю и мою посуду, готовлю и мою посуду. Schon so viele Jahre ist es, dass ich praktisch die Speisen zubereite und danach das Geschirr wasche und ich bereite zu, wasche das Geschirr wieder. А в этой семье, в которой было 12 детей. Aber in der Familie, da es 12 Kinder gab. Когда мы покушали, хозяйка, мама начала мыть посуду. Als wir gegessen haben, so hat die Hausfrau, die Mutter angefangen, das Geschirr zu waschen. Вручную каждую тарелку под кран и моет ее рукой. Praktisch per Hand wäscht sie jeden Teller unter dem Wasserhahn. И знаете, что она приговаривала? Wisst ihr, was sie da gesprochen hat oder gesagt Слова, hatte? Которые я услышал, меня восхитили. Worte, die ich gehört habe, die haben mich praktisch emporgehoben, oder? Можно мыть посуду и роптать. Man kann Geschirr waschen und auch murren. Что опять надо ее мыть? Das wiederum musst du das Geschirr waschen. Когда же это кончится? Wann wird es endlich zu Ende sein? Да в конце-то концов. Am Ende, denn ich bin schon satt und leid. Она когда начала мыть тарелки, сказала такую фразу. Als sie angefangen hat, das Geschirr zu waschen, hat sie so eine Phrase ausgesprochen. Сказала: Слава тебе, Господи, что эту тарелку было в моем доме чем вымазать? Dass es in meinem Hause die Möglichkeit gab, diesen Teller zu beschmutzen, die. И я этому был в восторге, просто удивлен. Ich war praktisch sehr, sehr erstaunt darüber. Ту же самую работу можно делать состоянием ропота и состоянием довольства. Die gleiche Arbeit kann man machen im Zustand des Murren und im Zustand des Wohlwollen. Те же самые узлы можно развязывать с негодованием и с полным миром. Die gleichen Knoten oder Schleifen kann man lösen praktisch mit Aufruhr und Enttäuschung oder auch mit vollkommenem Frieden. И проблема не в том, насколько много у тебя посуды или завязано узлов. Und das Problem hängt nicht davon ab, wie viel Geschirr du hast oder wie viele Knoten da jetzt entstanden sind. Проблема в том, в каком состоянии у тебя сердце. Das Problem liegt darin, in welchem Zustand befindet sich dein Herz. В городе Черкасса я был в реабилитационном центре. In der Stadt Черкасс war ich in einem Rehabilitationszentrum. Мужчина, который больше 40 лет только то и делал, что курил, пил и употреблял наркотики. Ein Mann, der praktisch 40 Jahre lang immer das gleiche tat. Er hat getrunken, er hat geraucht und Drogen genommen. Когда он услышал проповедь Евангелия в собрании, он вышел на покаяние. Als er eine Predigt hatte, gehört hatte aus dem Evangelium, kam er nach vorne, hat sich bekehrt. И уже позже он о себе рассказывал. Und später hat er dann von sich berichtet. Я вышел на крыльцо молитвенного дома. Ich bin zu den Stufen des Gebetshauses gegangen. И вдруг увидел. Und habe auf einmal gesehen. Листья на деревьях зеленые. Die Blätter auf den Bäumen sind grün. Я хочу уверить вас, специально для него никто листья в городе не красил. Ich möchte euch davon überzeugen, dass besonders für ihn hat keiner die Blätter in der Stadt gefärbt. Что изменило его зрение? Was hat sein Augenlicht verändert? Так это измененное сердце. Das ist das veränderte Herz. Измененное сердце по-другому смотрит. Das veränderte Herz schaut anders. Чистое сердце по-другому говорит. Das reine Herz redet anders. Чистое сердце по-другому всю жизнь воспринимает вокруг себя. Das reine Herz nimmt das Leben um sich herum ganz anders auf. Почему одна категория людей только то и делает, что ропщет, ропщет и ропщет? Weshalb gibt es eine Kategorie der Menschen, die nur ständig murren, murren und wiederum murren? В городе Киеве я встретил одного брата-пастора. In der Stadt Kiew habe ich einen Bruder, einen Pastor getroffen. И он мне говорил, я здесь на Украине, когда нес пасторское служение, я видел людей. Und sagte mir, als ich hier in der Ukraine den Dienst des Pastoren trug, habe ich Menschen gesehen. И эти люди только то и делали, что говорили: пастор никуда, диакон тоже, регент вообще не талантливый. Und es gab Menschen, die ständig gesagt haben, der Pastor taugt nichts, der Dirigent für den Chor hat auch nichts drauf und die Diakonen, die haben auch keine Ahnung. Потом этим людям оформили документы, и они переехали в Америку. Dann war es so, dass die Menschen, denen hat man die Papiere gemacht und sind nach Amerika gefahren. И этот брат-пастор говорит, мне открыли визу в Америку, и я поехал в Америку. Уже намного лет позже, после них. Und dieser Bruder-Pastor erzählt und sagt, ich habe auch Visum bekommen für Amerika und bin dann viele, viele Jahre später dann auch nach Amerika gefahren. И я сам себе думал, ну, наверное, в Америке им все нравится. Und habe mir selbst so gesagt und gedacht, naja, wahrscheinlich in Amerika. Merke wird ihnen jetzt alles gefallen. Посетив одну из церквей, он увидел этих людей. Er hat eine Gemeinde dort besucht, eine von den Gemeinden, und hat diese Menschen dort gesehen. И спрашивает у них, как дела? Und fragt sie, ja, wie geht es euch hier? Они им отвечают те же слова на тех же аккордах, что они отвечали ими на Украине. Sie antworten ihm die gleichen Worte in den gleichen Akkorden, die sie auch in der Ukraine zu ihm gesagt haben. Он им говорит, послушайте, но здесь другой человек пастор, другой человек диакон, совсем другой человек регент. Hört mal zu, hier ist ein ganz anderer Mensch Pastor, ganz anderer Mensch Diakon, ganz anderer Dirigent des Chors. И он им ответил такой фразой, он говорит, я понял. Вас хоть на Луну пересели, вы все равно будете роптать. Er sagt, ich habe jetzt schon verstanden, egal wo man euch hinsiedelt, egal auch zum Mond hin, ihr werdet trotzdem rummurren. Потому что это состояние не определяется пастором, диаконом или регентом, оно определяется состоянием сердца человека. Denn dieser Zustand hängt nicht davon ab, vom Dirigenten, vom Diakon oder vom Pastor, sondern der hängt von dir ab, von den Menschen persönlich. Вот почему я говорю, что если мы хотим, чтобы наша жизнь была лучше. Deswegen sage ich auch, wenn wir es wollen, dass unser Leben besser ist. Надо менять не ближнего. Man muss nicht den Nächsten verändern. Надо менять самого себя. Man muss sich persönlich verändern. Изменяя свое сердце. Wenn wir unser Herz verändern. Ты изменяешь жизнь вокруг тебя. So veränderst du das Leben um dich herum. И оскверняя свое сердце, ты тоже изменяешь жизнь вокруг себя. Und wenn du dein Herz beschmutzt, so tust du auch das Leben um dich herum verändern. Потому довольный ты жизнью или нет? Deswegen bist du mit dem Leben zufrieden oder nicht? Вообще ты в этой жизни счастлив или нет? Bist du überhaupt glücklich in diesem Leben oder nicht? Оно зависит не от того, сколько ты зарабатываешь. Es hängt nicht davon ab, wie viel du verdienst. Оно зависит не от того, в каких условиях ты живешь. Es hängt nicht davon ab, in welchen Bedingungen du lebst. Оно зависит не от того, какое положение или какую профессию ты имеешь. Es hängt nicht davon ab, welchen Zustand oder welche Berufsausbildung oder Beruf du hast. Счастье и удовольствие от жизни определяется глубиной чистоты твоего сердца. Das Glück und das Wollen in deinem Leben hängt von der Reinheit deines Herzens ab. Как много людей в этом мире, wie viele Menschen gibt es in dieser Welt, которые живут в маленьких домиках, die in kleinen Häuslein wohnen, в которых нет никаких ни подвесных потолков, die keine schönen Decken haben, в которых даже водопровода в доме нет, die nicht mal eine Wasserleitung haben im Haus. Но зато у них чистое сердце дает им полное право этой жизнью наслаждаться. Aber dafür gibt ihnen das reine Herz, das vollkommene Recht, sich mit diesem irdischen Leben doch zu freuen und zu laben. Чистое сердце, оно радо дождю. Das reine Herz freut sich über Regen. Чистое сердце, оно радо снегу. Das reine Herz ist dankbar für Schnee. Чистое сердце, оно радо весне и осени. Das reine Herz ist froh über Herbst und Frühling. Для чистого сердца везде хорошо. Für ein reines Herz, dem geht es überall gut. А человеку, оскверненному грехом, вы как не угождаете, все равно вы ему не угодите. Aber einem Menschen, der besudelt und beschmutzt ist mit Sünde, egal wie viel ihr ihm Gutes tut, der wird dennoch nicht zufrieden sein. Потому мы можем заглянуть сегодня в свою жизнь и сам себе ты задай вопрос, кто ты? Deswegen können wir in unser Leben hineinschauen und uns selbst die Frage stellen, wer bist du? Вообще, ты довольный в жизни человек или нет? Bist du ein Mensch, der zufrieden ist mit dem Leben oder nicht? Ты имеешь удовольствие от того, что твоя жизнь проходит день за днем? Hast du die Freude darüber, dass dein Leben Tag für Tag weitergeht? По своей жизни, встречаясь с другими людьми? In dem Leben, wenn du andere Menschen triffst? Что ты ощущаешь в своем сердце? Was fühlst du in deinem Herzen? Ты говоришь, как они надоели? Du sagst dir, wie sind sie mir alle leid schon? Чего они ко мне пристали? Weshalb sind sie zu mir gekommen? Или когда все это кончится? Oder wann hört das alles endlich auf? Или в каждом эпизоде твоей жизни? Oder in jeder Episode deines Lebens? Ты находишь удовольствие? Findest du Freude und Wohlwollen? Потому что ты сердцем чистый? Weil du mit dem Herzen rein bist. У нас в Беларуси есть один брат-служитель, его зовут Александр. Wir haben in Weißrussland einen Diener, einen Bruder, der Alexander heißt. Я хочу еще раз этим эпизодом показать чистота нашего сердца. Ich möchte nochmal mit dieser Episode zeigen, dass die Reinheit unseres Herzens. Оно напрямую влияет на то, как ты смотришь. Es wirkt komplett direkt auf das, wie du das betrachtest und siehst alles. Напрямую влияет на то, что ты видишь. Wirkt direkt sich darauf aus, was du siehst. В начале 90-х годов этот брат Александр в составе группы делегатов с Белоруссии поехал в Финляндию. Am Anfang der 90er Jahre hat der Bruder eine Delegation der Brüder zusammengestellt und ist nach Finnland mit ihnen gefahren. И там группа была небольшая, они поехали для участия в пятидесятнической конференции. Die Gruppe war nicht groß, sie sind dahin gefahren, um teilzunehmen an einer Pfingstlerkonferenz. Перед самым отъездом ему молодежь с церкви говорит. Kurz vor der Fahrt dahin sagt ihm die Jugend in der Gemeinde. Брат Александр, если вам в Финляндии будут предлагать клавишные музыкальные инструменты, пожалуйста, вы только не вздумайте отказываться. Bruder Alexander, wenn man euch in Finnland Tasteninstrumente anbieten wird, auf keinen Fall kommt nicht auf den Gedanken, dass ihr euch da diese Dinge ablehnt. Он обращается к молодежи и говорит, хорошо, но только я вас прошу. Er wendet sich an die Jungen, sagt, gut, okay, dann bitte ich euch auch. Сколько я буду находиться в Финляндии на конференции, столько вы молитесь Господу об этом. Solange ich mich in Finnland befinden werde, so betet die ganze Zeit darüber zu dem Herrn. В Финляндии их разместили в гостинице. In Finnland hat man sie in Hotels verteilt, oder? И номера гостиницы были по коридору налево, направо, налево, направо. Und die Nummern in den Gängen in dem Hotel waren links, rechts und links und rechts verteilt. Каждый вечер в конце работы конференции в одной из комнат они собирались для того, чтобы просто пить чай. Jeden Abend nach der Konferenz haben sie sich praktisch versammelt, um einfach Tee zusammen zu trinken. In einem Zimmer haben sie sich getroffen. Обсудить пройденный день, выслушанное на конференции. Den vergangenen Tag einfach zu überreden, das, was sie gesehen haben und getan haben in der Konferenz. И вот конференция подошла к своему концу. Und die Konferenz ist dann zu ihrem Ende gekommen. Последний вечер они были вместе. Den letzten Abend waren sie zusammen. И в это время открывается дверь этой комнаты, в которой они были собраны. Und während der Zeit öffnet sich die Tür des Zimmers, in dem sie versammelt waren. И заходит один из финских пастырей с картонной коробкой. Und kommt einer der finnischen Pastoren mit einer Schachtel hinein. И на этой картонной коробке нарисованы клавишные инструменты. Und auf dieser Schachtel sind praktisch Tasteninstrumente aufgemalt. Этот пастор из Финляндии зашел туда с переводчиком и через переводчицу говорит, будьте добры, пожалуйста, скажите и назовите ваше служение. Er sagt, bitte nennt mir durch den Übersetzer, Dolmetscher hat der Pastor gesagt, bitte nennt mir den Dienst in eurer Gemeinde. Брат Александр, когда увидел переступающего порог этой комнаты пастора с Финляндии, der Bruder Alexander, als er den Bruder aus Finnland gesehen hat, den Pastor aus Finnland, он однозначно понял, Господь услышал нашу молодежь. So hat er sehr wohl verstanden, sofort, der Herr hat das Gebet der Jugend erhört. Так как они сидели за столом, они начали называть свое служение. So wie sie am Tisch saßen, so haben sie reihum angefangen, ihren Dienst in der Gemeinde vorzustellen. Когда очередь дошла до брата Александра, als die Reihe zu dem Bruder Alexander kam, он назвал свою фамилию, имя и сказал, пастор церкви. Er hat den Familiennamen und seinen Namen genannt und hat gesagt, ich bin der Pastor in der Gemeinde. Чтобы Финн точно понял, какое служение он занимает. Dass der Finne praktisch komplett versteht, sofort versteht, welchen Dienst er in der Gemeinde Он на это спокойно отреагировал и слушал дальше доклады. Hat einfach ruhig darauf nicht so reagiert und hat weitergehört, die anderen. И среди делегатов с Беларуси была одна молодая сестра. Und unter der Delegation aus Weißrussland war eine junge Frau, когда Schwester, очередь дошла до нее, als die Reihe an, zu ihr kam, она назвала свою фамилию и имя и сказала: «Регент хора». Sie hat ihren Namen genannt und ihren Familiennamen und hat gesagt: «Ich bin Chorleiter bei uns». Пастор из Финляндии тут же взял эту коробку и отдал ей прямо в присутствии всех ей в руки. Der Pastor der finnischen Gemeinde hat während der ganzen Versammlung der Menschen dort die Schachtel genommen mit dem Tasteninstrument und hat es ihr gegeben. Александр говорил, когда я это увидел. Alexander hat gesagt, als ich das gesehen habe. Для меня это было как гром среди ясного неба. Es war wie ein Donner bei einem klaren Himmel. Для меня это было как будто короткое замыкание и куча искры, и я говорю: нет, это неправильно. Für mich wie ein Kurzschluss und Funkenregen. Ich habe gesagt: nee, das kann doch nicht wahr sein, ist doch nicht richtig. Это были клавишные инструменты нашей молодежи. Es waren Tasteninstrumente für unsere Jugend. Он встал с этой, очень быстро после этого встал, вышел, ушел в свой номер. Er ist sehr, sehr bald, sehr schnell aufgestanden und ist zu seinem Zimmer gegangen. И пребывал в таком страшном состоянии. Und verweilt in diesem schrecklichen Zustand. Он никак не мог понять, как такое могло произойти. Er konnte überhaupt nicht verstehen, wie konnte das geschehen. Эти клавишные инструменты были буквально несколько сантиметров уже от его руки. Надо же, они достались совсем не ему. Diese Tasteninstrumente waren so kurz von ihm entfernt gewesen, mehrere kleine Zentimeter, und jetzt hat er sie doch nicht bekommen. Через какое-то время, выйдя на коридор, nach einer bestimmten Zeit ist er dann in den Flur hinausgegangen. Он услышал, что сестра, получив такой подарок, конечно же, с радостью его распаковала. Er hatte mitbekommen, dass die Schwester natürlich mit Freude das Geschenk ausgepackt hat. Включила блок питания в розетку. Hat den Stromanschluss angeschlossen ans Netz. И начала набирать аккорды. Und fing an, die Akkorde zu spielen dort. Брат Александр говорит: с ее комнаты звучат музыкальные аккорды. Der Bruder Alexander sagt, aus ihrem Zimmer erklingen musikalische Akkorde. А каждая нота этого аккорда режет мое сердце. Aber jede Note des Akkordes schneidet mein Herz. Это были мои клавиши. Es waren doch meine Instrumente oder mein Instrument, meine Tasten. В конечном итоге он поймал себя на одной простой мысли. Am Ende hat er sich praktisch bei einem einfachen Gedanken gefangen. По сути дела, посмотрите, я хочу, чтобы вы это увидели. Ich möchte, dass ihr das genau versteht und dass ihr das seht, in der Tat. Сестра, какая она была ростом, такого она и осталась. Die Schwester, wie sie der Größe nach gewesen ist, so ist sie auch geblieben. Какой был на ней наряд, такой он и оставался. Welche Kleidung sie anhatte, so blieb sie auch praktisch in der Какая Kleidung. Какая на ней была прическа, сколько она весила, все осталось без изменений. Welche Frisur die Schwester hatte oder Gewicht, alles blieb unverändert. Nur отношение Александра к ней в корне поменялось. Aber der Zustand des Alexanders zu ihr hat sich komplett gedreht oder geändert. Из симпатии к антипатии. Und von der Sympathie war Antipathie geworden, also das Gegenteil. И причина этому не она. Und der Grund dafür war nicht sie, а сердце, aber das Herz, которое приняло зависть. Die diese Neid, Eifersucht angenommen hat. И когда он это понял, und als er das verstanden hat, он сам говорил: я в эту ночь стал на колени. Er sagte: in dieser Nacht habe ich mich hingekniet auf meine Knie. И 2,5 часа перед Богом лил слезы и говорил: Господи, очисть мое сердце. Und er sagte: ich habe 2,5 Stunden Tränen vergossen vor dem Herrn und gesagt: Herr, reinige mein Herz. А на утро, когда проснулся и услышал, что она в комнате играет, und am Morgen, als ich aufgewacht bin und gehört habe, dass sie spielt in ihrem Zimmer, я постучал к ней в дверь, habe ich geklopft an die Tür ihres Zimmers, и со слезами на глазах ей сказал, und habe mit Tränen in den Augen zu ihr gesagt, сестра дорогая, teure Schwester, а давай что-нибудь вместе споем, lass uns doch zusammen etwas singen, Господу во славу, dem Herrn zur Ehre. О, теперь я готов петь. Jetzt bin ich bereit zu singen, sagt. Я теперь чистый сердцем. Ich bin jetzt reines Herzens. Братья мои и сестры. Meine Brüder und Schwestern. Люди, которые вокруг нас. Menschen, die uns umgeben. Они остаются того же роста. Sie bleiben genauso in der Körpergröße. Они остаются во многих вещах, живут там же. Sie bleiben genauso in vielen Dingen, leben genauso. Но сегодня мы их любим. Aber heute lieben wir sie. А завтра еле терпим. Aber morgen können wir sie kaum aushalten. Хочу, чтобы вы поняли. Ich möchte, dass ihr versteht. Проблема не в них. Das Problem liegt nicht in Проблема ihnen. Проблема в нашем сердце. Das Problem liegt in unserem Herzen. Вы могли бы увидеть Иисуса. Ihr könntet vielleicht Jesus Christus sehen. Он всех мог вместить. Er konnte alle vereinen. Если еще больше попытаться обрисовать эту ситуацию, wenn man vielleicht noch sich bemühen täte, noch die Situation noch besser auszumalen, как бы вы, братья и сестры, отреагировали на людей? Wie hättet ihr, Brüder und Schwestern, reagiert auf Menschen? Если бы вокруг вас было 12 друзей, wenn euch herum 12 Freunde es gäbe, которых вы приобрели, die ihr gewonnen habt, и вы этих людей настолько к себе приблизили, und ihr habt diese Menschen so dermaßen zu euch nähern lassen, oder? Что на протяжении 3,5 лет, dass im Verlauf von 3,5 Jahren, вы платили за все обеды, habt ihr für alle Mahlzeiten bezahlt, вы оплачивали все счета, связанные с тем, чтобы у них была одежда, ihr habt all die Dinge bezahlt in Bezug, dass sie alle Kleidung haben, вы заботились о том, чтобы им было где спать и что есть. Ihr habt Sorge darum getragen, dass sie einen Platz haben, wo sie schlafen können, was essen. Длилось 3,5 года. Und dies dauerte 3,5 Jahre. И вот вдруг один из 12 ваших друзей. Und auf einmal einer von den 12, einer eurer Freunde. Решил предать вас. Hat beschlossen, euch zu verraten. Но это предательство. Aber dieser Verrat. Будет стоить для вас. Wird euch was kosten. Жизни. Wird euer Leben kosten. Он вас предаст. Er wird euch verraten, а вас за это казнят. Aber euch wird man dafür töten. И вот вы уже знаете, что вот он, предатель. Und ihr wisst ja schon, hier, da ist doch der Verräter. А завтра вас казнят. Aber morgen wird man euch bestrafen. А сегодня вы еще на вечере. Aber heute seid ihr noch bei dem Abendmahl. И эти 12 друзей с вами. Und diese 12 Freunde sind mit euch. И один из 12 предатель. Und einer von den 12 ist ein Verräter. И вы его знаете. Und ihr kennt ihn. Вы можете себе сейчас проиллюстрировать, как бы вы к нему отнеслись? Könnt ihr euch das jetzt vorstellen oder ausmalen, wie hättet ihr euch ihm gegenüber verhalten? Если быть реалистом, wenn man realist ist, мне кажется, что готов был бы поднять глаза и сказать: «Уйди отсюда». Wahrscheinlich wären wir bereit, die Augen aufzuheben und zu sagen: «Geh weg von hier». Я не хочу тебя видеть. Ich möchte dich nicht sehen. Уйди. Geh weg. Что сделал Иисус? Was tat Jesus Christus? Библия говорит, знал предателя. Die Bibel sagt, er kannte den Verräter. А припоясал полотенце и умыл ноги. Er hat aber das Handtuch umgürtet und hat die Füße gewaschen. Знаете почему? Wisst ihr weshalb? Потому что у Иисуса нет ненависти. Wisst ihr weshalb? Weil Jesus Christus keinen Neid hat. У него есть любовь. Keinen Hass hat. Er hat Liebe. И даже омывая ноги Иуде, он продолжал ему говорить: «Иуда, я люблю». Und als er die Füße gewaschen hat, hat er weiterhin gesagt: Judas, ich liebe dich und du kannst noch zurückkommen. Und als Judas ihn mit einem Kuss verraten hat im Garten Gethsemane, er hat gesagt: Ja, du faulter Verräter, du. Ach, nечестивый же ты. Du unreiner, du. А он ему говорит: Друг. Er sagte: Freund. Целованием ли предаешь Сына Человеческого? Willst du mit dem Kuss den Menschensohn verraten? Послушайте, Иисуса даже Иуда не раздражал. Wenn wir Jesus Christus hören, so war nicht mal Judas darüber erzürnt. Иисуса даже Иуда не выводил из равновесия. Praktisch, nee, dass Judas konnte Jesus Christus nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Потому что Иисус, будучи искушен во всем. Weil Jesus Christus wurde versucht in allem. Но не был искушен в грехе. Aber war nicht versucht in der Sünde. Сердце чистое. Das Herz war rein. Когда Стефана побивали камнями, als man Stephanus gesteinigt hatte. Я думаю, что Стефана бросали не резиновые мечи. Ich denke, dass man nicht irgendwelche Bälle geschmissen hat auf Johannes, Gummibälle. Stefana бросали камни. Auf Stephanus hat man Steine geworfen. А из уст Стефана в адрес этих людей звучали не упреки. Aber aus dem Mund des Stephanus kam kein Vorwurf ihnen gegenüber. А кроткая молитва: Господи, прости им, не знают, что худо творят. Aber ein kurzes Gebet: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun oder dass sie Böses tun. Я объясняю это только одним. Ich erkläre es nur durch eins, oder? Чистое сердце. Mit einem reinen Herzen kann ich das nur erklären. Оно имеет и свой словарный запас. Das reine Herz hat auch die Worte, die man zur derselben Zeit у braucht. У человека с чистым сердцем. Ein Mensch, der ein reines Herz hat. У него нет гнева. Er hat keinen Zorn. У него нет ругани. Нет плохих слов. Er hat keine schlechten Worte. У него нет ничего того, что могло бы другого оскорблять. Er hat nichts dergleichen, dass er jemanden vielleicht betrüben oder beleidigen könnte. Не правда ли, сестры и братья, мы иногда не то, что камень, слово ближнего иногда выдержать не можем? Wisst ihr, wie Brüder und Schwestern, nicht wahr? Es ist oft so, dass wir noch nicht mal ein Wort unseres Nächsten aushalten können. О каком камне можно думать, когда ты от слова выдержать не можешь? Wie können wir über Steine nachsinnen, wenn du nicht mal ein Wort aushalten kannst? Я хочу, чтобы мы сегодня могли понять. Ich möchte, dass wir heute verstehen können. Раздражаешься ты в жизни или нет? Bist du verärgert in deinem Leben oder nicht? Доволен ты жизнью или нет? Bist du mit dem Leben zufrieden oder nicht? Зависит только от одного. Hängt nur von einem ab. Насколько чисто у тебя сердце? Inwieweit dein Herz rein ist? Чистый сердцем. Der reines Herzens ist, der ist über alles erfreut. Er ist über die Ehefrau froh, über die Kinder ist er froh, über die Arbeit und die Bezahlung der Arbeit, über den Gemeindeleiter, über den Dirigenten. Bei ihm ist alles schön, weil er im Licht lebt. Священное Писание говорит такие слова. Das Wort Gottes sagt uns solche folgenden Worte. Вы некогда были тьма. Eins wart ihr in der Finsternis. А теперь свет в Господе. Seid ihr aber das Licht in dem Herrn Jesus Christus. Позвольте, я проясню эту ситуацию, этот стих. Lasst mich diesen Vers euch erklären. Если бы мы сейчас с вами вот эти шторы, которые есть, если бы мы их с вами собрали и освободили окна. Wenn jetzt wir hier diese Vorhänge weggetan hätten und komplett. И здесь зажгли свет, если бы это можно было бы еще сильнее. Und hätten hier ein Licht vielleicht angemacht, das vielleicht noch etwas heller wäre als hier. И теперь я бы вас попросил, пожалуйста, поверните голову в окно и постарайтесь заметить, что происходит на улице. Вот в такое темное время суток. Praktisch in dieser Dunkelheit wendet euch nach draußen und versucht herauszufinden, was so draußen vor sich geht. Скажите, пожалуйста, вы бы что-нибудь увидели, что происходит на улице? Sagt mir bitte schön, hättet ihr etwas sehen können, was da draußen geschieht? Я думаю, для того, чтобы что-то увидеть, вам надо было бы еще подойти к окну, приложить руки и тщательно всмотреться. Ich denke, um etwas zu sehen, müsst ihr an das Fenster gehen, die Hände anlegen und exakt genau schauen, was dort geschieht. А если бы я вам сказал, пожалуйста, посмотрите на свои руки? Wenn ich euch aber gesagt hätte, bitte schön, schaut auf eure Hände. Когда вот так много света. Wenn so viel Licht da ist. Скажите, вы увидели бы все, что на руках? Hättet ihr all das gesehen, was auf den Händen ist? Там вы мазали ручкой. Dort habt ihr euch mit dem Kugelschreiber etwas там взялись за грязную дверь. Dort habt ihr irgendwo eine dreckige Tür angefasst. И вы смотрите на руку, все видно. Und ihr schaut auf die Hand und man sieht es alles. На улицу смотрю, не видно. Ich sehe nach draußen, ich sehe nichts. А на свою руку смотрю, все видно. Ich schaue auf meine Hand und sehe alles. И теперь наоборот, если здесь выключить свет. Und jetzt im Gegenteil, wenn man jetzt hier das Licht ausmacht. А на улице, чтобы хоть немножечко светил свет. Aber draußen sollte nur ein bisschen Licht scheinen. И я бы вам сказал, посмотри, пожалуйста, на улицу, что там происходит. Ich hätte euch gesagt, schau bitte nach draußen, was geschieht dort. Вы бы увидели, что там происходит? Hättet gesehen, was dort geschieht? Нет проблем. Nein, es gibt keine Probleme jetzt. Man sieht alles. Тот пошел, тот сел. Der ist hingegangen, der hat sich hingesetzt. Тот уехал. Der ist weggefahren. Я бы вам сказала, посмотри на свои руки. Hätte euch gesagt, schau bitte auf deine Hand. Вы бы посмотрели в темноте, кромешная темнота. Ihr hättet darauf geschaut, komplette Finsternis. Они могут быть очень грязными. Die Hände können sehr, sehr schmutzig sein. А вы скажете, ничего не вижу. Und ihr sagt, ich sehe nichts. Но что происходит на улице, все was вижу. Aber draußen geschieht, das sehe ich alles. Знаете, как можно определить, где ты живешь, во свете или во тьме? Wisst ihr, wie man das sehr genau feststellen kann, ob du im Licht oder in der Finsternis wohnst? Человек, который живет во свете. Der Mensch, der im Licht lebt. Ему намного легче заметить недостатки в себе. Für ihn ist es viel, viel einfacher, die Mängel in sich festzustellen. Чем заметить недостатки в другом. Denn die Mängel in jemanden anderen festzustellen. Человек, живущий во свете. Der Mensch, der im Licht lebt. Ему намного легче сделать виноватым себя. Für ihn ist es viel, viel einfacher, sich als Schuldigen darzustellen. Чем указать пальцем на другого и сказать, это ты виноват. Denn als mit dem Finger auf jemanden zu schauen und zu sagen, du bist daran schuld. Потому что живя во свете. Denn wenn man im Licht lebt. Он очень хорошо видит себя. Wird er sich ganz genau gut selbst sehen können. А другой человек ему очень плохо виден. Aber der andere Mensch, für ihn ist er sehr, sehr schlecht sichtbar. Ему иногда надо очень сильно всматриваться, чтобы заметить недостаток. Er muss manchmal sehr, sehr genau schauen, damit er irgendwie einen Mangel feststellen kann. А тот, кто живет во тьме, aber der in der Finsternis lebt, у того всегда, bei dem ist es immer, во всех обстоятельствах, in allen Umständen, виновен другой, ist jemand anderes schuld. А он ангел. Und der ist ein Engel. Он просто чистый из чистейших. Er ist der reinste aller Reinen. Очень простой способ. Das ist ganz einfache Methode, die man anwenden kann. Если во всем, что ты встречаешь, denn wenn in all dem, was dir begegnet. Больше всего ты винишь себя. Zuallererst beschuldigst du dich selbst oder am meisten dich selbst. Ты живешь во свете. So lebst du im Licht. В Божьем свете ты видишь свои недостатки. Im Licht Gottes siehst du deine Mängel. Ты никого не судишь. Du wirst niemanden verurteilen richten. Ты ни в кого не показываешь пальцем. Du wirst auf niemanden mit deinem Finger zeigen. Ты судишь себя. Du richtest dich zuerst. И показываешь только на себя. Und zeigst nur auf dich. Сестры и братья. Брüder und Schwestern. Бог призвал нас к тому, чтобы мы вникали в себя. Der Herr hat uns dazu berufen, dass wir in uns hineinschauen. Бог призвал к тому, чтобы мы испытывали себя. Der Herr hat uns dazu berufen, dass wir uns prüfen. Ты не дашь ответ за то, как жил твой ближний. Du wirst nicht die Antwort dafür darum geben müssen, wie dein Nächster gelebt hat. Ты не дашь отчет за то, насколько чистым сердце было у ближнего. Du wirst nicht Rechenschaft dafür geben müssen, inwieweit oder inwiefern das Herz deines Nächsten rein war. Но ты дашь отчет за то, каким сердце было у тебя. Aber du wirst Rechenschaft geben müssen dafür, wie dein Herz gewesen ist. Ты дашь за то, во свете ли жил ты. Du wirst dafür Rechenschaft geben müssen, ob du im Licht gelebt hast oder nicht. И все это напрямую зависит только от нас. Und all das hängt direkt von uns ab. Живешь ты во тьме или во свете, только от тебя зависит. Lebst du in der Finsternis oder im Licht, hängt nur von dir ab. Еще один текст, который я хочу прочитать из второй книги Царств, 13 главы. Noch ein Text, den ich lesen möchte aus 2. Samuel, Kapitel 13. 13 глава второй книги Царств. 2. Samuel, Kapitel 13. Вторая книга Царств, 13 глава, с 22 стиха. Vom 22. Vers. А Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона. Den Absalom... 22. Doch Absalom redete nicht mit Amnon weder Bös noch Gutes, denn Absalom hasste Amnon, weil seine Schwester Tamar geschändet hatte. Обратите внимание, не говорил... Ни худого, ни хорошего. Er hat nicht Böses noch Gutes mit ihm geredet. Послушай, Авессалом, от чего тебе перехотелось разговаривать? Stellen wir uns die Frage, Absalom, wieso hast du aufgehört, überhaupt zu sprechen, oder? Писание говорит, возненавидел. Er hat gehasst. Когда сердце оскверняется ненавистью, als wenn das Herz verunreinigt wird durch Hass. Это влияет, оказывается, на уста. Es wirkt sich auch praktisch auf unseren Mund aus. В сердце ненависть. Ist in dem Herzen Hass. Сразу же влияет на уста. Wirkt sich das sofort auf unseren Mund aus. Сердце зависть. Ist in dem Herzen Neid. Сразу влияет на глаза. Wirkt sich sofort auf unsere Augen aus. Сердце обида. Ist eine Beleidigung im Herzen. Влияет на все, что ты видишь, что ты говоришь, что ты слышишь. Wirkt sich komplett darauf aus, was du hörst, was du siehst, was du sprichst. Я хочу, чтобы мы могли понять. Ich möchte, dass wir verstehen. Если ты хочешь изменить свою жизнь, wenn du dein Leben verändern möchtest, не меняй других людей, verändere nicht andere Menschen, все равно поменять ты их не сможешь, sowieso wirst du sie nicht verändern können, но поменять свое сердце, aber dein Herz verändern, это то, что тебе под силу, es ist das, was in deiner Kraft liegt, потому что ты можешь обратиться к тому, кто дает сердце чистое, weil du kannst dich an den wenden, der das reine Herz gibt. Этим любящим Создателем есть святой и всемогущий Бог. Dieser Liebende, der alles geschaffen hat, ist unser allmächtiger und liebender Herr und Gott. Ты можешь вместе с царем Давида сказать «хватит». Du kannst gemeinsam mit dem König David sagen, es reicht schon. Царские чертоги не удовлетворяют. Die Königshäuser und all das befriedigt mich nicht mehr. Большая сумма денег и доход не дает удовольствия. Eine große Summe Geld und Einkommen, das gibt mir keine Befriedigung mehr, Господи, keine Freude mehr. Я хочу счастья. Herr, ich möchte das Glück haben. Встал царь Давид на колени. Der König David stellte sich auf die сказал, Knie. И сказал, сердце чистое. Сотвори во мне, Он sagte, Herr, schaff in mir ein reines Herz. Как много людей, которые имеют много материальных благ. Wie viele Menschen gibt es, die materielle Wohlgüter haben? Sehr, sehr viele. Но не имеют от этого никакого довольства. Aber sie haben gar keine Freude darüber, überhaupt nicht. Они в этом не имеют никакого удовольствия. Sie haben keine Befriedigung, keinerlei Befriedigung in all diesen Dingen. А как много людей, сестры и братья. Aber wie viele Menschen gibt es, Schwestern und Brüder? Которые в материальных вещах так обделены. Die in diesen materiellen Dingen praktisch so abhängig sind oder abhängig sind von ihnen. Но счастье у них через край. Aber nicht abhängig sind, aber sie haben Glück ohne Ende. Потому что человека никогда не удовлетворят материальные вещи. Weil materielle Dinge werden den Menschen niemals befriedigen können, niemals die Freude geben. У меня в Беларуси есть одноклассница. In Weißrussland habe ich eine Schulkameradin. И я как-то время от времени встречал ее в городе. Und ich habe sie von Zeit zu Zeit in der Stadt getroffen. Она строила себе квартиру. Sie hat sich eine Wohnung gebaut. И ее глаза всегда горели огнем. Und ihre Augen brannten immer voll Feuer. И она говорила такие слова: уже пол стелют в квартире. Und sie sagte solche Worte: man tut praktisch schon den Boden decken oder machen in der Wohnung. Вот уже сантехнику начнут ставить. Schon bald werden sie die sanitären Anlagen einbauen. Итак, новость за новостью, она приближала день, когда она будет праздновать новоселье. Und sie hat sich praktisch Tag für Tag mit der Neuigkeit gewandt und hat gesagt, bald kommt der Tag, wann ich dann den Einzug schon feiern werde. Встречаю я ее очередной раз и спрашиваю: Оксана, ну как? Ich treffe sie mal wieder rum und frage sie: Оксана, wie ist jetzt? Новоселье уже было? Новоселье. War schon die Einweihung der Wohnung gewesen? А она мне отвечает такими словами. Und sie antwortet mir solche Worte. Ты знаешь, Игорь? Weißt du, Igor? Ожидание новоселья для меня было большим праздником, чем само новоселье. Die Erwartung auf die Einweihung der Wohnung war für mich ein größeres Fest als selbst das Fest, als es bei der Einweihung geschah. Я не знаю, видите ли вы таких людей? Я таких много очень вижу. Ich weiß nicht, seht ihr solche Menschen noch nicht, aber ich sehe solche Menschen sehr viele. Люди ожидают новую машину. Die Menschen warten auf ein neues Auto. И ожидание этого дня. Und die Erwartung dieses Tages. Для них чуть ли не самый большой праздник в их Für жизни. Sie ist es nicht, also praktisch fast das größte, beste Fest. А когда они сели, взяли за руль этого автомобиля, als sie sich dann hineingesetzt haben, an das Lenkrad gegriffen haben des Autos, сами себе говорят: что тут такого? Sagen zu sich selbst: was ist hier Besonderes? Ничего. Überhaupt nichts. Потому что на самом деле, какие бы материальные вещи в нашей жизни не были, weil in der Tat, egal welche materielle Dinge in unserem Leben auch sein sollten, это никогда не удовлетворит нашу душу и наш дух. Es wird niemals unseren Geist oder unsere Seele befriedigen oder eine Freude geben. Лишь только Бог силен удовлетворить сердце человека. Nur Gott kann die Freude geben oder die Freude in das Herz des Menschen. При условии, что это сердце у человека чистое. Bei der Bedingung nur, wenn das Herz rein ist. Хочу вам поделиться еще одним текстом, и я буду приводить к молитве, чтобы нам с вами вместе сегодня помолиться нашему Господу. Ich werde noch einen Text lesen, dann werden wir zum Gebet kommen, dass wir gemeinsam unseren Herrn anrufen. Это текст, который написан в Евангелии от Луки. Es ist ein Text, der in dem Evangelium Lukas geschrieben steht. Евангелие от Луки. Lukas. С 9 главы. Das 9. Kapitel. 33 стих. Это текст, который говорит о том, когда Иисус взял Петра, Якова и Иоанна и поднялся на гору Преображения. Dieser Text redet darüber, als Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mitgenommen hat auf den Berg der Verklärung. 9:33. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier ist für uns gut sein, lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. А теперь задайтесь вопросом. Aber jetzt stellt euch die Frage. Что на той горе могло быть? Was konnte auf diesem Berg sein? Нет, я по-другому задам вопрос. Nein, ich möchte anders die Frage stellen. Постарайтесь посмотреть ровно на год назад. Versucht praktisch ein Jahr zurückzudenken. Exakt Вашу ein Jahr. Жизнь измерьте годом. Euer Leben praktisch stellt ein Jahr zurück. И сейчас постарайтесь вспомнить события, когда вам было хорошо. Und versucht euch daran, an ein Ereignis zu erinnern, als es euch gut ging. Вот вы когда-то кому-то бы рассказывали, говорили: ой, как мне было хорошо. Habt ihr jemals jemandem etwas erzählt, wie gut es mir gegangen ist? Я не исключаю, что кто-то вспоминая. Ich schließe es nicht aus, dass wenn es jemand sich daran erinnert hat. Может вспомнить, как он ездил на горы в Альпы. Vielleicht kann sich jemand erinnern, wie in die Berge gefahren ist, in die Alpen. В Турцию или Египет. In Türkei oder nach Ägypten. В Испанию или Италию. Vielleicht nach Spanien oder Italien. И говорил сам себе: ой, как там было хорошо. Und hat zu sich selbst gesagt: oh, wie war das schön. А если бы вы еще сказали: а что там было? Und wenn ihr noch gesagt hättet, was dort war? Вам бы могли назвать, может быть, название ресторана. Vielleicht hättet ihr den Namen eines Restaurants sagen können. Название блюда, которое было подано. Vielleicht die Speise hättet ihr nennen können, die euch dort serviert wurde. Я не исключаю, что назвали бы конкретно вещь, которая была причиной хорошо. Ich möchte nicht ausschließen, dass ihr die Dinge wisst, die ihr sagt, oh, die waren sehr schön für mich damals. А теперь задайтесь вопросом, а что было там на горе Преображения, что тебе Петр там так стало хорошо? Jetzt stellt euch die Frage, was war der Grund oder was gab es auf diesem Berg, dass da Petrus auf einmal sagte, oh, wie schön es ist. Там не было пятизвездочного отеля. Dort gab es kein 5-Sterne-Hotel. Там не было высококлассного и замечательного ресторана. Dort gab es kein außergewöhnliches, ausgezeichnetes Restaurant. Там не было изысканной кухни. Dort gab es keine besondere Küche. Там не было никаких материальных строений. Dort gab es gar keine materiellen Bauten. Послушайте, а что же было причиной, что Петру там стало хорошо? Aber jetzt hört genau zu, was der Grund war, dass es dem Petrus dort auf einmal sehr gut ging. Стих 34 говорит. Der 34. Vers sagt aber so. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Знаете, что я хочу сказать? Wisst ihr, was ich sagen möchte? Как только душу и дух Петра осенил Господь своей славой. Als der Herr nur die Seele und den Geist des Petrus mit seiner Herrlichkeit besucht hat. Петр сказал: "Ой, Господи, как хорошо!" Petrus hat gesagt: "O Herr, wie ist es hier schön!" Я могу сказать, воистину удовлетворит душу человека может лишь только Божье присутствие в его жизни. Ich möchte sagen, dass die Befriedigung und die Freude im Leben kann nur die Anwesenheit Gottes erfüllen. И Божье присутствие это всегда достояние чистого сердцем человека. Und die Anwesenheit Gottes ist immer der Grund dafür für ein reines Herz. И потому мир, в котором мы живем, deswegen die Welt, in der wir leben, он очень материализован. Die Welt ist sehr materiell abhängig. Материальных вещей и услуг очень много. Материальные Dinge und Bedingungen dafür gibt es sehr, sehr viele. Но только материальные вещи – это не суть христианина. Aber die materiellen Dinge ist es nicht der Sinn oder das, der Lebensinhalt eines Christen. Если христианин держится за материальное, wenn der Christ sich an diese materiellen Dinge festhält, тогда дьявол очень легко испортит нам настроение. So ist es für den Teufel sehr einfach, unsere Laune zu verderben. Забери у тебя материальное. Er wird das Materielle dir wegnehmen. И ты будешь плакать и рыдать слез. Du wirst weinen und in Tränen ausbrechen. А у Иова отняли все. Aber Hiob hat man alles genommen. А он сказал, а моя цель в жизни не материальная. Aber er hat gesagt, mein Ziel im Leben war nicht materieller Dinge. Не верблюды. Nicht die Kamele. Не дома и доходы. Nicht die Häuser und das моя Einkommen. Моя часть в моем Боге. Mein Teil ist in meinem Gott. Я нак родился, нак и умру. Ich bin nackt geboren, nackt werde ich auch sterben. И имя Божье да будет благословенно. Und der Name des Herrn soll gepriesen, gesegnet sein. Что Писание говорит о материальном? Was sagt das Wort Gottes über die materiellen Dinge? Оно говорит, ты пользуйся материальным. Das Wort Gottes sagt, nutze die materiellen Dinge. Но ты создан не для материального. Aber du bist nicht für das Materielle gezeugt, geschaffen worden. Ты создан для вечного и славного на небесах царства. Du bist für das ewige und ewige herrliche Reich in dem Himmelreich geschaffen worden. И пользующийся этим миром будь как не пользующийся. Und da du in dieser Welt lebst und sie gebrauchst, so lebe so, als würdest du sie nicht gebrauchen. Земля это не наш дом. Die Erde ist nicht unser Haus. Земля это просто место, через которое проходит мой путь. Die Erde ist nur ein Weg praktisch oder ein Ort, wo mein Weg durchläuft. Но моя цель. Aber mein Ziel ist не материальные вещи. Nicht die materiellen Dinge. Моя цель это Божья слава. Mein Ziel ist die Herrlichkeit Gottes. Я прошу прощения, я хочу еще мысль одну подчеркнуть. Ich bitte um Verzeihung, ich möchte aber noch einen Gedanken unterstreichen. Сестры мои и братья, поймите меня сейчас, пожалуйста, Brüder, правильно. Bitte versteht mich jetzt richtig. Вы знаете, что Господу абсолютно все равно, на каком автомобиле вы ездите. Wisst ihr, dass es Gott gleichgültig ist, welches Auto ihr fährt? Вы знаете, что это никак не влияет на размер той славы, которую вы будете иметь на небе. Wisst ihr, dass es gar keine Auswirkung hat auf die, das Maß der Herrlichkeit, die ihr haben werdet im Himmel. Вы знаете или нет, что никак не влияет на размер славы на небесах то, на какой кровати вы спите. Wisst ihr, dass es gar keine Auswirkung hat auf das Maß der Herrlichkeit, die ihr bekommt im Himmel, egal auf welchem Bett ihr schlaft. Какой плиткой обложен ваш санузел? Итальянской, испанской? Wie, mit welchen Fliesen ist euer Bad gefliest, praktisch mit spanischen, знаете, italienischen? Вы знаете, что на небесную славу для вас никак не влияет. Wisst ihr, dass auf die Herrlichkeit des Himmels wirkt es sich gar nicht aus? Какой сервиз стоит у вас в вашей кухне? welches Service oder welche Gabel messen ihr praktisch gebraucht in der Küche? Никак не влияет на размер славы на небе. Gar nicht darauf aus, auf die Herrlichkeit im Himmel. Что является правдой? Was ist die Wahrheit? Так aber, это если ты из этого сервиза. Das, wenn du von diesem Geschirr praktisch. В своем доме принял странника, напоил хотя бы кружкой холодной воды. Hast du einen Fremden aufgenommen, hast nur mit einem kalten Schluck Wasser ihn getränkt, потеряешь награды. So wirst du auch keinen Lohn, also wirst du den Lohn dafür bekommen und nicht verlieren. Если на твоем автомобиле, wenn in deinem Auto, ты хоть кому-то во имя Бога что-то сделал доброе, hast du im Namen Jesu Christi etwas Gutes getan, тогда в отношении вечности ты не напрасно имеешь автомобиль. Dann auch in Bezug zur Ewigkeit hast du nicht umsonst dieses Auto. У нас в церкви, я нашим членам церкви сказал такую фразу. Bei uns in der Gemeinde habe ich zu den Gemeindemitgliedern so eine Phrase gesagt, so einen Satz. Если в вашем доме, wenn in eurem Haus, из вашего чайного сервиза, von eurem Teegeschirr, никто, кроме членов вашей семьи, никогда не пил, niemand, außer die Familienglieder daraus getrunken haben, нет вам никакой пользы на небе от этого сервиза. Habt ihr gar keinen Nutzen davon, von diesem Teeservice im Himmel. Если на твоем стуле в твоей кухне никто, кроме членов твоей семьи, не сидел, wenn in deiner Küche außer deinen Familienmitgliedern niemand sonst gesessen hat auf den Stühlen, нет тебе никакой пользы в отношении небес от этого стула. Hast du gar keinen Nutzen in Bezug des Himmels dann. Если на твоем автомобиле, wenn auf, in deinem Auto, никто, кроме членов твоей семьи, никогда не ездил, niemand außer den Familienmitgliedern gefahren ist, никакой нет пользы, so hast du gar keinen Nutzen от того, davon, что он у тебя был, dass du dieses Auto hattest. А потому все, что мы имеем, deswegen all das, was wir besitzen, мы имеем haben, только для одного, wir haben nur es für einen, чтобы этим служить Господу. Mit einem Ziel, damit wir dem Herrn damit dienen. И мы этим можем собирать сокровища на небесах. Und damit können wir uns Schätze im Himmel sammeln. Потому я подвожу итог, хочу сегодня пригласить всем вам. Deswegen komme ich zum Schluss und möchte euch alle einladen. Сестры и братья. Brüder und Schwestern. Все, что мы имеем. All das, was wir besitzen. Все нам дал Бог. All das hat uns der Herr geschenkt. Все, что ты сейчас имеешь. All das, was du jetzt hast. Ищи возможность этим служить Богу. Suche die Möglichkeit, damit dem Herrn zu dienen. Служить ближнему. Den Nächsten zu dienen. Служить тому, кто вокруг тебя. Denen zu dienen, die um dich umgeben. Служить не за деньги, nicht für Geld zu dienen, а служить из-за любви к Иисусу, aber zu dienen aus Liebe zu Jesus Christus. И тогда на небесах, und dann wirst du im Himmel, ты соберешь себе полную награду, wirst du vollkommen einen ganzen Lohn bekommen. А здесь на земле не зря прошли твои годы странствований. Und hier sind dann auf dieser Erde nicht umsonst die Jahre deiner Wandelzeit hier vorübergegangen. Итак, то, о чем мы рассуждали, изменяя сердце. Und darüber, da wir jetzt gesprochen haben, wenn wir unser Herz verändern, ты меняешь свою жизнь. So veränderst du dein Leben. Сестры мои и братья. Meine Schwestern und Brüder. Здесь в Германии я встретил одного молодого человека. Hier in Deutschland habe ich einen jungen Menschen getroffen. Вот это человек, который не ходит в собрание. Ein Mensch, der nicht in die Gemeinde он geht. Сын верующих родителей. Er ist ein Sohn gläubiger Familie, einer gläubigen Familie. И он начал выражать так негативно выражать в отношении людей темнокожих. Er hat sich sehr negativ geäußert in Bezug auf Menschen, die dunkle Haut haben. Он употреблял такие резкие слова в отношении людей, которые являются происхождением из турецкой национальности. Er hat praktisch sehr sehr schlechte Worte gebraucht in Bezug auf Menschen, die Он türkischer говорит, Herkunft sind. О, эти темнокожие. Er hat gesagt, oh, die dunkelhäutigen Menschen. Эти турки. Oh, diese Türken. Oh. И он перечислял нацию за нацией. Und er hat eine Nation nach der anderen aufgezählt. И выглядит так, что только он один достоин вообще всего того, что только есть доброе на земле. Und so kann man zu dem Entschluss kommen, dass er praktisch allein der einzige würdig ist, all das Gute auf der Erde zu haben, was es gibt. Я ему сказал такую короткую фразу. Ich habe ihm so eine kurze Phrase gesagt. Я ему сказал, знаешь, почему эти люди для тебя плохие? Weißt du, weshalb die Menschen für dich alle schlecht sind? Потому что у тебя плохое сердце. Weil du ein schlechtes Herz hast. А сердце исцеленное. Aber ein geheiltes Herz. Оно никаким национализмом не страдает. Leidet unter keiner Nationalität. Ему одинаково обнять и поцеловать и темнокожего, и узкоглазого. Für ihn ist es gleich. Er kann einen dunkelhäutigen umarmen, einen mit Schlitzaugen umarmen. Чистое сердце, это серьезно. Ein reines Herz, das ist eine sehr wichtige Sache. Я хочу пригласить вас сегодня. Ich möchte euch jetzt einladen, heute чтобы einladen, перестали смотреть на других. Damit ihr aufhört, auf andere zu schauen. Давайте займемся собой. Lasst uns anfangen, mit uns zu beschäftigen. И хотя бы выделенное время на земле успеть себя исправить. Und vielleicht eine Zeit, die uns noch gegeben ist, in der Zeit es schaffen, uns zu verändern. И если чуть-чуть найдем время, то может кому-то и поможем. Vielleicht finden wir auch, wenn wir etwas Zeit finden sollten, dann vielleicht helfen wir auch jemanden. Радуешься ты жизни или нет? Freust du dich über dein Leben oder nicht oder am Leben? Доволен ты жизнью или нет? Bist du mit dem Leben zufrieden oder nicht? Радуешься ты своим домашним мужу, жене, детям? Freust du dich über deinen Ehemann, Ehefrau, Kinder? Зависит, я думаю, сейчас понятно, зависит не от на, не от них. Wir verstehen uns jetzt, dass es nicht von ihnen allein abhängt. А напрямую зависит от нас. Aber hängt direkt von uns ab. От состояния нашего сердца. Vom Zustand unseres Herzens. Я хочу пригласить нас с вами сейчас к молитве. Ich möchte euch jetzt einladen ins Gebet. И я думаю, больше, что нам стоит делать сейчас во время этой молитвы. Ich denke, das, was wir jetzt am meisten tun sollten während dem Gebet. Так это уметь найти, за что покаяться. Dass wir finden können, wofür wir uns bekehren können. И сказать: Господи, сотвори сердце чистое. Und dass wir sagen können: Herr, schaffe in mir ein reines Herz. Господи, сотвори сердце чистое. Herr, schaffe ein reines Herz. Потому что я хочу на всех смотреть. Weil ich möchte auf alle schauen. Я хочу со всеми говорить. Ich möchte mit allen reden. Я хочу каждому быть любезным. Ich möchte zu jedem lieblich sein. И это по силам. И это по силам. Und es ist auch möglich, der Kraft nach möglich. Человеку с чистым сердцем. Einem Menschen, der ein reines Herz hat. Я хочу пригласить нас к молитве. Ich möchte uns zum Gebet einladen. И давайте поймем, сестры мои и братья. Und lasst uns verstehen, meine Brüder und Schwestern. Состояние чистоты нашего сердца. Der Zustand, die Reinheit unseres Herzens. Оно серьезно влияет. Wirkt sich sehr, sehr seriös und ganz ernsthaft aus. На глаза. Auf die Augen. На уста. Auf den Mund. На то, что ты слышишь. Auf das, was du hörst. Оно влияет на весь круг твоей жизни. Es wirkt sich komplett auf dein ganzes Leben aus. Оно влияет на то, как ты воспринимаешь эту жизнь. Es wirkt sich darauf aus, wie du das hier alles aufnimmst, das Leben. Потому давайте осветим сердца. Deswegen lass unsere Herzen erleuchten. И будем людьми, которые не ропщут на жизнь. Und werden wir dann Menschen sein, die nicht über das Leben murren. А которые всему довольны в этой Aber жизни. Menschen, die über all das zufrieden sind im Leben. И Павел о себе говорил: я и в скудости могу оставаться довольным. Und Apostel Paul sagte, ich kann auch in Bedrängnis oder in Nöten zufrieden bleiben. Я приглашаю нас к молитве. Ich lade uns zum Gebet ein. Очистить наше сердце. Zum Gebet, dass wir unser Herz reinigen. К молитве осветить нашу душу. Zum Gebet, dass wir unsere Seele durchleuchten. К молитве милостью Божьей получить от него прощение и благословение на нашу бессмертную душу. Ein Gebet, in das wir die Gnade bekommen für unsere unsterbliche Seele, die Gnade von Gott. Изменяя свое сердце. Dass wir unser Herz verändern. Ты меняешь всю свою жизнь. Wenn du dein Herz veränderst, so veränderst du dein ganzes Leben. Помни это. Denke daran. И занимайся изменением сердца своего постоянно. Und beschäftige dich ständig mit der Veränderung deines Herzens. Amen. Amen.